Sündenwust hat mich nicht nur befleckt, er hat vielmehr den ganzen Geist bedeckt. Gott müsste mich als unrein von sich treiben, doch weil ein Tropfen heilges Blut so große Wunder tut, kann ich noch unverstoßen bleiben. Die Wunden sind ein offenes Meer, dahin ich meine Sünden senke. Und wenn ich mich zu diesem Strome lenke, so macht mich von meinen Flecken.